Ein Mann bewegt sich auf mich zu. Er trägt einen Mantel, einen Hut und einen Aktenkoffer. Irgendetwas an ihm wirkt vertraut und zugleich bedrohlich. Er kommt schnell näher. Sein Mantel weht, sein Hut sitzt schief, der Koffer schlenkert. Dann ist es kein Mann mehr, sondern eine Frau mit einer viel zu großen Handtasche. Dann ein kleines Mädchen mit dürren Armen und zwei Insektenflügeln, die über seinen Schultern zittern. Ich will loslaufen, aber ich fühle mich seltsam erstarrt, als habe ich überhaupt keinen Körper mehr. Ich will Luft holen und schreien, aber ich habe keine Stimme. Und da ist auch keine Luft und die Gestalt ist schon sehr nah. Auf einmal zerrinnt sie, ihre Umrisse verändern sich, werden eins mit dem grünlichen Horizont verschwinden und dann ist selbst dieser Horizont nicht mehr da. Nur meine Angst bleibt abstrakt, abgelöst von jeder Ursache, zurück für eine Weile. Für eine seltsam zerdehnte Gegenwart ist mir nichts anderes bewusst. Ich öffne die Augen. David Mahlers Zeit. Nach dem Roman von Daniel Kehlmann. Inszeniert als akustischer Traum von Alexander Schumacher. Musik Jakob Diehl. Das Licht zeichnet weißliche, geschwungene Linien auf die Zimmerdecke. Sie bewegen sich in den Wellen über. Ein Auto fährt vorbei und sie flammen für eine Sekunde gelb auf. Ich hörte ein Geräusch neben mir, aber ich drehe den Kopf nicht, wende die Augen nicht von der Decke ab, über die ein lautloser Strom von Helligkeit fließt. Ich fühlte etwas klar werden. Eine schimmernde Struktur von Zahlen. Sie wächst, bildet neue Kristallflächen. Ein System gläserner Schönheit. Ich sehe zu und verstehe. Ich durfte mich nicht bewegen. Alles andere mochte sich bewegen. Die Welt draußen, auch das Zimmer, sogar das Bett schien langsam durch den Raum zu treiben. Nur ich durfte mich nicht rühren. Mein Herz klopft schneller. Das Bett vollführt eine plötzliche Drehung. Ein hoher, eigenartig klarer Ton füllt für Sekunden die Luft. Ich höre auf zu atmen. Das Licht fließt schneller über die Decke. Mir war schwindelig. Und dann konnte ich nicht mehr anders. Ich steige aus dem Bett, gehe auf das Fenster zu. Es weicht vor mir zurück. Ich gehe schneller und erreiche es. Direkt darunter, auf der Straße, steht eine Laterne. Aber irgendetwas damit stimmt nicht. Von ihr geht kein Licht aus. Etwas fehlt. Die Kugel aus Milchglas, die an ihrer Spitze war, liegt zerbrochen auf dem Asphalt. Ein Mann geht vorbei. Die Scherben knirschen unter seinen Schuhen. Ich lehnte mich an die Scheibe und drehte mich um. Im Bett liegt jemand gleichmäßig atmend, mit geschlossenen Augen. Der kommt mir bekannt vor. Sogar sehr bekannt. Ich bin es selbst. Ich zuckte zurück und öffne die Augen. Ich liege im Bett. Das Zimmer war dunkel und leer. Ich streifte vorsichtig die Decke ab, stand auf und ging zum Fenster. Das Glas beschlug von meinem Atem. Ich wischte über die Scheibe und sah hinunter auf eine zerbrochene Straßenlaterne. Ein Auto fuhr brummend vorbei. Ich drehte mich um. Das Zimmer lag harmlos vor mir. Aber die Laterne war zerbrochen. Gestern Abend war sie noch ganz gewesen. Ich ging zurück zum Bett, legte mich wieder hin, lag still und schloss die Augen. Neben mir auf dem Nachttisch tickte meine Armbanduhr. Und da sehe ich es wieder. Es nimmt Gestalt an. Ein Gebilde. Reiner Mathematik nach so langer Arbeit. Ich muss nichts dafür tun, es geht wie von selbst. Zahlen, die noch nicht ganz Zahlen sind. Begriffe, die ihre Bedeutung erst erhalten werden. Formen, noch nicht eingetreten in die Welt. Und das Ticken der Uhr erzeugt den Rhythmus. Spannt ein Gerüst auf, an dem Formeln entlang gleiten, sich aufreihen, sich ordnen. Mein Atmen ging in ein Keuchen über, aber ich hielt die Augen geschlossen, bewegte mich nicht. Die Uhr tickte. Dieses Ticken, die immer gleiche Spanne von Stille zwischen dem immer gleichen Laut, ist nicht mehr Begleitung, sondern flicht sich ins Innere der Gedanken selbst, erscheint plötzlich verständlich. In diesem Moment explodierte in mir, in einem versteckten, noch niemals aufgesuchten Ort meines Bewusstseins, eine Gewissheit. Entsendet warme, funkelnde Wellen in sich weitenden Kreisen voran, hinaus, voran, durch mich. Es war etwas geschehen. Ich versuchte einzuatmen, doch es ging nicht mehr. Etwas presste meine Lunge zusammen, schnürte mir den Atem ab. Mein Herz trommelte. Ich taste auf dem Nachttisch nach der Dose mit dem Nitrospray. Führte sie zum Mund, atmete den bitteren Geschmack ein und... Warte. Die Uhr tickt und tickt. Jetzt ist es besser. Mein Puls wurde langsamer. Einatmen. Das Zittern hörte auf. Ausatmen. Ich drehte mich zur Seite und widerstand der Versuchung, mir das Gebilde noch einmal vor Augen zu stellen. Ausatmen. Aber morgen und übermorgen und dann jeden Tag. Ausatmen. Es gehört jetzt mir. Ich lächelte. Ich lächle. Die Formeln in meinem Gedächtnis. Sie sind alle noch da. Neben dem Straßenkehrer. Gab die Laterne kopflos auf. Es muss aufgezeichnet werden. Die Vierecke auf dem Papier lösen sich ineinander, kreuzende Schlangenlinien auf. Die Linien fließen aufeinander zu und erstarren wieder zu gleichmäßig leeren Kästchen. Ich schrieb und schrieb. Nur von Zeit zu Zeit sah ich auf. Ich schaue wieder aus dem Fenster. Kein Regen mehr, aber der Himmel ist überzogen von weißen Schlieren. Sie wachsen, scheinen in die Breite zu fließen. Und wie durch eine chemische Umwandlung wird das Grau zu verschwimmender Helligkeit, zu leuchtendem Dunst. Eine Glasscherbe am Rand des Bürgersteigs blinkt auf. Gekrümmt wie ein hohler Spiegel, Splitter eines zerbrochenen Laternenkopfes. Ich erschrak und fror. Für einen langen Moment wusste ich nicht, wo ich mich befand. Etwas war geschehen. Ein Riss geht durch mich. Ein Teil von mir hat mich verlassen. Und plötzlich spürte ich eine Bewegung. Etwas kam auf mich zu. Vor mir auf dem Tisch lag ein Stoß von 30 bekritzelten Blättern mit Diagrammen, die keinen Sinn zu haben schienen, beschriftet mit Zeichen, die ich hatte erfinden müssen. All das ist, wenn man es begreift, von leuchtend perfekter Klarheit. Ja, was? Ich habe es geschafft. Ich habe die Lösung. David, das passt mir gerade nicht gut. Ich bin am Gehen. Ich habe es gelöst. Wirklich? Ja. Gratuliere. Treffen wir uns morgen? 10? Nachrichten bitte nach dem Signal. Ich rufe zurück. Danke. Das wirst du nicht glauben, Katja, aber ich bin gestern, heute... durch Zufall darauf gekommen. Ich habe es geschafft. Es wird alles ändern. Vielleicht interessiert es dich. Können wir uns treffen? Ich gehe jetzt spazieren. Entschuldige, ich bin noch... Die Sonne. Rund und feurig. Und verschwimmend. Eine orange gefärbte Dunkelheit. Wenn ich die Augen schließe. Jemand rempelte mich an. Eine Schulter berührte meinen Oberarm. Eine Hundeschnauze beschnüffelte meine Beine. Die zerstörte Laterne. Eine schmerzende Stelle an meinem Körper. Ich spürte auf meinem Gesicht, wie die Sonne hervortrat, verdeckt wurde, wieder hervortrat. Als wolle sie jemandem Signale geben. Von den Plakaten am Straßenrand starren Gesichter auf mich. Als ob ich im Mittelpunkt einer verwirrenden Aufmerksamkeit stand. Aber nein, das muss eine Täuschung sein. Ich spürte es einige Sekunden, bevor ich noch irgendetwas gesehen oder gehört hatte. Ich senkte den Kopf, zog die Arme an mich. Dann erfüllte ein metallenes Knirschen die Luft. Und ich sehe einen grünen Lastwagen von der Fahrbahn abkommen und an einer Hauswand entlang schrammen. Ein Chor von Autohupen schwoll an und blieb schwerelos, leicht oszillierend in der Luft stehen. Der Augenblick gefror. Der Lastwagen stand ruhig auf zwei Rädern im Gleichgewicht und schwerelos. Auch die Menschen waren erstarrt. Mitten auf der Straße, im Laufen, unter den schwebenden Akkorden der Hupen. Nur eine Taube durchkreuzt langsam den Himmel. Dann war es vorbei. Der Lastwagen landete krachend auf der Seite. Die Menschen rannten und die Hupen wurden übertönt vom Geschrei. Die Taube war nicht mehr zu sehen. Ich stelle mich auf die Zehenspitzen, um besser sehen zu können. Da blitzte eine Flamme auf und noch eine. Und jetzt waren es viele. Um den umgestürzten Lastwagen herum, auf ihm, neben ihm. Die Fahrerkabine öffnet sich. Über die Stirn des Fahrers rinnt ein dünner Faden Blut. Etwas an seinem Gesicht scheint verformt. Gleich hatte er es geschafft, doch dann fasste eine Flamme nach dem Fahrer und gleich war er über und über mit Feuer bedeckt. Ich weiche zurück, ohne den Blick von dem Mann abzuwenden. Warum schrie er nicht? Jetzt vollführt er einen lautlosen Tanz, springt und dreht sich. Jemand hatte einen Feuerlöscher geholt. Der Wind breitete einen bösartig scharfen Geruch aus. Ich hielt mir eine Hand vor die Nase, schloss für eine Sekunde die Augen, war allein mit dem Gestank, dem hilflos schnellen Klopfen meines Herzens, dem Schreck, der mir den Hals zuschnürte, und mit einem merkwürdigen Verdacht. Dann öffnete ich wieder die Augen. Der Mann liegt reglos da. Von seinem Overall ist nichts geblieben, alles dahin, verwandelt in Licht und Wärme und etwas schwärzlichen Rauch. Ich wandte mich ab und ging nach Hause. Wo warst du? Katja, hast du lange gewartet? Zu lange. Du siehst seltsam aus. Ist etwas passiert? Nein. Nein, wieso? Gehen wir spazieren? Du glaubst mir nicht, oder? Ich glaube, dass du der Meinung bist, etwas entdeckt zu haben. Sehr schlau. Könnte es nicht sein, dass es für dich ganz richtig aussieht und trotzdem ein Fehler... Nein! Es ist die Zeit, nicht? Nicht direkt. Ihre Richtung. Man hat etwas übersehen. Man hat das Wichtigste übersehen. Ich spüre eine Bewegung. Etwas kommt... bewegt sich auf ein Ziel zu und das Ziel bin ich. Ich unterdrückte einen Aufschrei. Was ist los? Fehlt dir etwas? Nein. Für einen Moment war ich nahe daran, sie an mich zu ziehen. Das werde ich niemals tun. Jetzt nicht und auch nicht später. David? Ich sah sie hilflos an. David! David! Die Luft füllt sich mit Grau, wie mit feinem Nebel. Ich setzte mich auf eine Parkbank. Die Sterne treten hervor. Eine schlafende Libelle. Die Flügel bewegungslos. Das feine Netz nachgezeichnet vom Licht der Laterne. Die alte Regel. Die Natur hat keine Lücke. Die älteste Regel. Keine Fugen, keine Sprünge. Nirgends. Darauf ruht alles. Das weiß jeder. Wenn aber doch, wenn es sie gibt. Sprünge und Risse, fallende Maschen im Gewebe. Wenn das Netz löchrig ist. Gesetze. Sie halten alles fest. Ohne sie verschwinden wir im Chaos und in der Dunkelheit. Und wenn ich den Fehler gefunden habe, müsste nicht irgendjemand mich... Wieso bin ich nicht zu Hause? Ja? Es gibt sie, die Zeugnisse der Schwäche, der Unvollkommenheit im Aufbau, die Fehler eines zerstreuten Planers, Beweise eines mangelhaften Entwurfes, schlecht durchgeführt, auf ungeschickte Weise verborgen. Jene Sterne, deren Schwere zu stark angewachsen nach innen stürzt, bis sie sich ballen und stärker ballen und ihre Materie keinen Ausweg mehr findet, als sich selbst zu durchdringen. Und sie taumeln durch den Raum, verformen ihn, verzerren die Zeit um sich, saugen Licht und allen Stoff in ihr mathematisches Nichts. Aber die Regeln gelten nicht überall. Sie können aufgehoben werden. Ich horchte. Es war sehr still. Jemand wird sich neben mich setzen. Aber nichts geschah. Es war völlig ruhig. Dann musste ich eingeschlafen sein. Die Dunkelheit war weich und vollständig. Da sitzt jemand neben mir. Ich drehte langsam den Kopf. Es war ein alter Mann, der eine Flasche in der Hand hielt. Er bewegte die Lippen. Wie bitte? Kann ich Ihnen helfen? Ohne zu wissen, warum, beugte ich mich vor und berührte das Gesicht des Alten. Strich ihm über den Kopf, die Haare. Er atmete ruhiger und dann zog ich die Hand zurück. Er atmet nicht mehr. Ich fühlte keinen Schrecken, keine Angst. War das nicht zu erwarten? Der Alte saß starr, die Augen offen, das Gesicht nicht ganz wie ein wirkliches Gesicht, eher wie ein Gegenstand unter anderem, wie die Laterne dort, die zerbrochene Flasche. Der Anblick ist merkwürdig schön. Wie lange habe ich auf der Bank gesessen? Und dass die Sonne jedes Mal wiederkommt, dass der Wechsel so verlässlich ist und die Planeten sich derart beständig halten auf ihren Wegen durch die Nacht. Ist das so sicher? In den Glasstückchen spiegelt sich der Anfang des Tages. Ich sah auf die Uhr. Ich musste vor der Arbeit unbedingt noch nach Hause und meine Notizen an Valentinov schicken. Was wollen Sie? Einen Termin bei Grauwald? Ja, und es ist dringend. Wann geht es? Ja, wenn es so ist. Es ging heute, um 12 Uhr. In einer Stunde. Perfekt. Hey. Du denkst, du bist jetzt ein großer Mann, ja? Jeder hätte das finden können. Aber du bist der Erste, ja. Ich glaube schon. Ich habe das Gefühl, dass immer wieder Leute mich beobachten. Mir Blicke zuwerfen. Aber nein, das ist unmöglich. Heute Morgen habe ich meine Aufzeichnungen an Valentinov geschickt. An wen? Den Nobelpreisträger. Kenne ich nicht. Ich glaube, ich sollte selbst zu ihm fahren. Willst du auch den Nobelpreis? Das hier ist viel wichtiger. Das hast du schon ein paar Mal gesagt. Aber vielleicht wäre es doch besser abzuwarten. Das hat Katja auch gesagt. Katja, wie steht's mit euch beiden? Habt ihr endlich... Mein Gott, lass doch den Unsinn. Soll ich es dir erklären oder nicht? Es geht um den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, das Gesetz der Zeit. Die Unordnung in einem geschlossenen System kann nur gleich bleiben oder wachsen. Das heißt, dass ein Schreibtisch von selbst unordentlich wird, aber niemals ordentlicher. Dass ein Gas sich von selbst nur ausbreitet und niemals konzentriert. Dass das All sich ausdehnen und abkühlen muss. Dass kein Perpetuum mobile gebaut werden kann. Niemals. Alle Vorgänge des Universums sind zyklisch. Nur dieser eine nicht. Das zweite Gesetz, das ist die Richtung aller Entwicklungen in der Welt. Das ist die Zeit. Verstehe ich nicht. Willst du? Nein, danke, ich darf doch nicht mehr. Sieh mal, ein warmer Körper wird von selbst kälter, aber wenn du ihn erwärmen willst, musst du ihm Energie zuführen. So ist es immer. Ordnung kostet Energie. Unordnung bekommst du von selbst und im System als Ganzem wächst immer die Unordnung. So heißt das Gesetz. So hieß es. Und jetzt nicht mehr? Wahrscheinlich nicht. Unter gewissen Umständen, bei einer gewissen Strahlung und der Anwendung von 4 Formeln, lässt es sich umkehren. Dann würden Schreibtische ordentlicher und Maschinen würden für immer arbeiten? Immer besser. Das wäre das Ende der Welt. Wenigstens eine ziemliche Veränderung. Weiter. Man braucht ein paar Dinge. Viel Energie, aber die könnte schon ein kleiner Reaktor liefern, eine Art Zyklotron. Meine 4 Formeln. Die Auswirkungen wären zunächst noch sehr beschränkt, wie du gesagt hast, auf ein einzelnes Labor. Aber dann würde es sich ausbreiten, ganz von selbst. Es würde sehr schnell gehen. Die Zeit, das ist schwer zu beschreiben, sie würde verschwimmen. Ich kann das eigentlich nur mathematisch fassen. Ich sah Marcel an und er wich meinen Blick unwillkürlich aus. Den zweiten Hauptsatz aufheben. Kannst du dir vorstellen, was das heißt? Ich will dich nicht kränken, aber was du da redest, ist ziemlich eigenartig. Und das scheint mir einfach eine Nummer zu groß, sogar für dich. Also gut, aber pass auf, mit wem du darüber redest. Pass wirklich auf. Du weißt ja sicher, dass in jeder Universität der Welt, auch in dieser hier, ein Schrank existiert, in dem die Schriften liegen, in denen irgendwelche Wahnsinnigen die Relativitätstheorie widerlegen wollen oder die große einheitliche Theorie. Vereinheitlichte Theorie. Du weißt das? Ja. Natürlich. Besser als du. Gut. Ich muss ins Büro. Wir sollten morgen etwas ausführlicher reden. Hallo. Der Gang. Hallo. Irritiert mich. Hallo. Wirkt länger als gewohnt. Seine vier Kanten laufen. Hallo, Dr. Mahler. Stärker aufeinander zu. Eine kaum merkliche Änderung der Perspektive. Wie bitte? Das hat nichts zu bedeuten. Ich habe nicht verstanden. Wovon reden Sie? Ich werde mich nicht aufregen. Es kommt darauf an, ruhig zu bleiben. Es ist eine Sache der Logik. Alles in Ordnung? Du siehst aus, als hättest du die Nacht durchgefeiert. Ich habe sie auf einer Parkbank verbracht. Sehr witzig. Heute war es schwer herzukommen, ne? Warum? Der Unfall mit dem Tankwagen. Siehst du keine Nachrichten? Zum ersten Mal seit Jahren sind wir mal wieder im Fernsehen. Gestern Nachmittag ist ein Tankwagen umgekippt. 5 Verletzte und der Fahrer hat die schwersten Verbrennungen. Der lebt sicher nicht mehr lange. Ich wohne dort ja ganz in der Nähe. Du auch, oder? Hast du wirklich nichts bemerkt? Nein. Nein, nichts. Wirklich nicht. Daneben. Tja, die Unfallursache ist nicht geklärt. Der Fahrer scheint eingeschlafen zu sein. Drogen oder so etwas. Jedenfalls behauptet er, etwas gesehen zu haben. Direkt über seinem Auto. Im Himmel. Etwas ganz Merkwürdiges. Er weigert sich, es zu beschreiben. Mein Bleistift rollte über den Tisch, erreichte die Kante. Meine Güte, was ist denn? Fiel. Ich folgte ihm mit den Augen, aber plötzlich hatte ich ihn verloren. Kein Bleistift erreicht den Boden. Kein Bleistift ist zu sehen. Nirgendwo. Mohr sah mich an mit schmalen Augen, seltsam ernst. Was? Ach so. Nein, mir fehlt nichts. Wieso? Ich hatte meine Aufzeichnungen in ein Kuvert gesteckt, so eilig, dass ich nicht einmal mehr Kopien davon gemacht hatte. Wozu auch? Ich weiß alles auswendig, ich würde es niemals vergessen. Dann hatte ich einen Boten bestellt und das Kuvert an Valentinows Universität geschickt. Teuer, aber der schnellste Weg. Und jetzt? Grauwald. Bin ich zu spät? Doch, ja. Setzen Sie sich. Danke. Wenn es um ein Forschungsprojekt geht, für das nächste Jahr sind die Mittel schon... Nein, um etwas anderes. Ich habe etwas, das ich Ihnen vortragen möchte. Sie wissen ja, dass ich für die persönlichen Anliegen... Ja, es ist eine Theorie. Ich würde sie gerne in den Facetten veröffentlichen, ziemlich bald. Die nächsten 5 Nummern sind vollständig verplant und auch danach denke ich nicht... Deswegen will ich es Ihnen erklären. Ich glaube... Sie werden es wichtig genug finden. Es muss bekannt gemacht werden. Verstehen Sie, ich darf nicht der Einzige sein, der es weiß. Sonst, bitte, hören Sie mir zu. Also gut, bitte, worum geht es? Nun, es geht um den 2. Hauptsatz der Thermodynamik, das Gesetz der Zeit. Die Unordnung in einem geschlossenen System kann nur gleich bleiben oder wachsen. Das heißt, dass ein Schreibtisch von selbst unordentlich wird, aber niemals ordentlich. Ich fing an zu reden. Alle Vorgänge des Universums sind. Nach kurzer Zeit hatte ich aufgehört, meiner Stimme zuzuhören. Das zweite Gesetz und hatte fast vergessen, dass ich sprach. Das ist die Zeit. Meine Gedanken irren ab. Gleiten davon. Ich kann sie nicht festhalten. Ich hörte mich weiterreden. Immer weiter. Und plötzlich erfasste mich ein schwindelerregendes Gefühl von Unwirklichkeit. Ich weiß, dass ich schon hier gesessen habe. Oder mich zumindest hier sitzen gesehen habe. In eben dieser Situation. Gleich wird mir einfallen, wann das gewesen ist. Gleich. Dann vermischte sich dieses Bild mit älteren Bildern. Alle schienen sie einen Zusammenhang zu besitzen, eine durchlaufende Verbindung, die völlig offensichtlich war. Ich fühlte mich angefasst. Und hochgehoben. Spüre, wie jemand nach mir greift. Dr. Mahler? Ich brauche ein Blatt Papier. Darf ich? Danke. Die Buchtitel im Regal leuchten regelmäßig schwach auf. Da hängt ein Foto. Grauwald, händeschüttelnd mit Boris Valentinow. Es war ein Tag im Sommer gewesen. Meine Mutter hob mich hoch und gab mich meinem Vater. Und dann nahm mich meine Schwester. Einer nach dem anderen hielten sie mich fest. Es war die einzige wirkliche Erinnerung an meine Schwester gewesen. Sie war bald darauf verschwunden. Und die Wahrheit hatte ich erst später erfahren. Da kommt eins der Fahrzeuge der Straßenreinigung mit rotierenden Bürsten und einer brummenden Saugvorrichtung. Eine der Bürsten ergreift meine Schwester und zieht sie an sich. Sie lacht noch, während sie darin verschwindet. Dann ist da plötzlich keine Luft mehr und nur mehr Staub und Lärm und kein Entkommen nirgendwohin. Die Mündung des Rohres saugt sie gleichgültig ein. Bloß für einige Momente verändert der Motor seine Tonlage. Jetzt ist alles wieder normal und das Hindernis überwunden, als sei nichts geschehen. Erst als brüllende Leute den Wagen zum Stehen gebracht hatten und der Behälter abgenommen und geöffnet worden war, fand sich darin unter unzähligen gelben Blütenblättern ein verwirrend ruhiges Gesicht an einem Kopf, der nicht mehr Teil eines Körpers war. Ich weiß, wie das aussah. Ich weiß es genau. So treffe ich sie bis heute in meinen Träumen. Sie erscheint in nie nachlassender Deutlichkeit und spricht mit mir, teilt mir Dinge mit, die offenbar wichtig sind, die ich aber niemals über die Grenze des Aufwachens mitnehmen kann, in den wachen Teil meines Bewusstseins, in den Tag. Ich war ein Kind, das auffiel, dadurch, dass ich zu viel Kuchen aß, dadurch, dass es niemandem gelang, mehr auszureden, dass die Menschen im Fernsehen mich ansahen, zu mir, David, sprachen und böse und gefährlich waren. Und auch dadurch, dass ich mit 4 Jahren aus Bausteinen einen Torbogen mit einer fast 1 Meter hohen Wölbung errichtete, der so konstruiert war, dass die Steine sich gegenseitig durch Druck und Gegendruck festhielten. So entdeckte ich, bevor ich noch in ganzen Sätzen sprach, das Prinzip des Schlusssteins. Mittags nach der Schule bin ich allein. Ich hätte so gerne Geschwister gehabt, lebendige. Solche, die mich nicht bloß in der Nacht von einem unerreichbaren Ort aus beobachteten. Das Einschlafen war schwer, jede Nacht von neuem. Allein im Zimmer, in der weißlich gemaserten Dunkelheit, in der die Schatten sich zu bewegen schienen. Und wenn man irgendwann, nach Ewigkeiten voller Knack- und Raschellaute in den Regalen und unter dem Bett doch eingeschlafen war, fand man sich einem Wesen gegenüber, das mit einem verwandt war und dessen Pupillen Löcher in einer sehr tiefen Schwärze waren. Und man fuhr auf, mit klopfendem Herzen wieder wach. Wenn ich schrie, kam meine Mutter, aber sie war wütend und roch nach Hautcreme und wollte schlafen. Sie ist nicht mehr wie früher. Auch mein Vater nicht. Es stellte sich heraus, dass ich mit Zahlen umgehen konnte, dass sie mir vertraut und angenehm waren, dass mein Geist mit ihnen arbeitete, ohne dass ich selbst es bemerkte. Nach einer Autofahrt wusste ich, dass 2437 Mal der weiße Pflock am Straßenrand vorbeigeglitten war. Dabei habe ich nicht mitgezählt oder kann mich wenigstens nicht daran erinnern, mitgezählt zu haben. Beim Abendessen rückt mein Vater näher zu mir. 27 mal 63. 1701. 5693 mal 867. 4.935.831. Puh. Und daraus die Wurzel? 2221,5. Ungefähr 5. Aha, das war ganz gut. Aber das bedeutet nicht viel. Das können einige Leute, glaub mir. Das letzte war auch nicht ganz richtig. 0,76, nicht wahr? Ja. Tja, und ist nicht so viel. Du wirst dick werden. Willst du dick werden? Ich lief die Straße hinunter, um Marcel zu besuchen. Marcels Mutter gab mir Kuchen und von dem Kuchen aß ich zu viel. Und in der Nacht war mir schlecht und ich erbrach mich zweimal krampfhaft. Begabte Kinder haben nicht Fußball zu spielen. Die Lehrerin mochte mich nicht. Das ist eine Regel. Dass ich dick war und 9 Jahre alt und besser rechnete als sie oder irgendjemand, das nahm sie hin. Und notfalls sogar, dass ich für mein Alter so ungeeignete Bücher las wie Valentinows Die Textur der physischen Welt. Aber auf keinen Fall, dass ich gut im Fußball war. Ich stehe im Tor. Die Spieler sind auf der anderen Seite des Feldes. Da fühle ich es noch, bevor ich es sehe. Und dann sehe ich es auch. Sie kommen. Ihre Gestalten werden größer und auch der Ball wächst. Ich strecke die Arme aus, bereit zum Sprung. Nur einen Moment noch. Der Ball fliegt im Zickzack am letzten Verteidiger vorbei und schnellt auf mich zu. Ich spüre, wie der Boden unter mir wegsinkt. Ich fliege und der Ball fliegt. Zwei Bewegungen, die aufeinander zustreben. Und für den Bruchteil einer Sekunde ist es, als habe die Schwerkraft mich losgelassen. Dann spürte ich den Schlag gegen meine Handflächen und fühlte mich fallen. Und dann lag ich da, mit schmerzenden Händen, den Ball an die Brust gedrückt, im Geschrei der anderen. Ich bin für einen Augenblick vollkommen glücklich. Am selben Tag gelang es mir, Susanne Löblich zu küssen. Nach einer langen, ewig langen Sekunde, der längsten Sekunde von allen, stieß sie mich weg und rannte davon. Ich sehe ihr nach, gehe nach Hause, nehme ein Blatt Papier und zeichne den Entwurf eines neuartigen Kondensators. In dieser Nacht schlief ich sofort ein. Zum ersten Mal seit langem habe ich keine schlechten Träume. Weißt du eigentlich, dass es Zeit nicht geben kann? Nee, wieso? Die Vergangenheit gibt es nicht, sie ist ja vorbei. Die Zukunft gibt es nicht, weil sie noch nicht da ist. Und die Gegenwart hat doch keine Ausdehnung, oder? Aber etwas, das keine Ausdehnung hat, das gibt es doch auch nicht. Ohne Vergangenheit also und ohne Zukunft und ohne Gegenwart. Wo ist die Zeit? Na? Keine Ahnung. Das sieht nach einem Trick aus. Wieso? Du kannst so lange reden, wie du willst. Es gibt sie. Es ist ein blöder Trick. Jeden Nachmittag arbeitete ich an dem Kondensator. Und aus irgendeinem Grund war die Erinnerung an diesen Kondensator für immer mit der an Susanne Löblich und an den halb gelungenen Kuss verbunden. Das Mädchen einer anderen Erinnerung heißt Maria. Ich bin müde. Komm, wir legen uns ins Gras. Das Gras war nicht weich, sondern frisch gemäht und stechend. Marias Augen in der Dämmerung, sie lächelt mir zu und beginnt, mein Hemd aufzuknöpfen. Ich betastete sie und versuchte, das Sausen in meinen Ohren und das Flimmern vor meinen Augen und die hämmernden Schläge meines Herzens zu ignorieren. Dann hatte ich ihre Brust gefunden. Ich darf nicht ohnmächtig werden. Lass mich mal an deinen Gürtel. Die Wiese stieg auf und höher. Ihre Brust und ihre Augen und der stechende Rasen und die Ameisen und ihre Augen. Die Wiese sank abwärts und erreichte ihren alten Platz. Und ein herrenloser Dackel, der auf einmal schnüffelnd neben uns stand, war zu spät gekommen. Es ist schon alles vorbei. So viele Sterne, die niemand zählen kann. Also heute sind es 473. Nein, 72, der war ein Flugzeug. Maria hatte sich bald von mir getrennt. Das hatte sie mir nicht verziehen. Und das überraschte mich nicht mal. Mein Vater stirbt und ich bemerke, dass ich fast nicht traurig bin. Bloß erstaunt. Noch während des Begräbnisses. Dann war mir eine Idee gekommen. Zunächst gar nicht kenntlich als Idee, bloß als Frage. Oder als Zweifel. Oder als eine Ahnung, das wusste ich selbst noch nicht. Eine Woche lang muss ich nicht zur Schule gehen. Ich verbringe sie damit, Zahlen aufzuschreiben, von oben nach unten, in langen und sehr ordentlichen Kolonnen. Ich erwartete, dass ich nun im Traum auch meinem Vater begegnete, aber da ist nach wie vor nur meine Schwester. Ich stellte ihr Fragen und sie betrachtete mich aus blicklosen Augen und antwortete, doch nach dem Aufwachen erinnere ich mich an nichts als den Klang ihrer Stimme. Am Ende der Woche hatte ich 140 Blätter gefüllt und wusste, dass es viel schwieriger war und viel länger dauern würde, als ich vermutet hatte. Ich legte die Blätter in eine Schublade und beschloss, das Ganze zu vergessen. Ich war immer noch, trotz der Brille, die ich seit kurzem trug, der beste Tormann der Schule. Aber dem Trainer bin ich zu dick. Maler, du nimmst ab oder du fliegst, wenn du 100-mal ein Genie bist. Also esse ich nur mehr Milch und Knäckebrot. Das Einschlafen war immer schwer. Jetzt ist es unmöglich. Der Hunger hielt mich in der hellgrauen Dämmerung des Schlafzimmers fest. Selbst das Dividieren einer Milliardensumme durch eine andere bringt keine Ablenkung. 3 Wochen hielt ich durch. Ich gebe es auf. Gut, nehmen wir es hin. Du wirst dick bleiben. Für immer. Es gibt Schlimmeres. In den Ferien nahm ich Marcells Familie mit ans Meer. Ich sehe es zum ersten Mal, stehe regungslos. Ein Krebs wie eine kleine Maschine betastete meine große Zehe. Die Sonne blendet, das Schlürfgeräusch der Brandung, die von den Wellen in die Luft geworfenen Lichtblitze, die saugende Kühle an meinen Füßen. Ich habe Tränen in den Augen. Jetzt weiß ich, dass ich weitermachen muss. Die Blätter aus der Schublade nehmen, weiterrechnen, es zu Ende führen. Ich drehte mich um und ging Schritt für Schritt durch den Nebel meiner Benommenheit zurück an den Strand. Am nächsten Morgen fahre ich aus dem Schlaf. Der Schreck hat mich getroffen wie ein Peitschenschlag. Es ist wieder meine Schwester. Sie hat auf eine Pflanze gezeigt, sie abgebrochen und mir gegeben. Ich hielt die Pflanze noch in der Hand. Mein Schrei zerreißt das Zimmer um mich und ich erwache noch einmal im gleichen Raum. Ich verstand sehr deutlich. Das war eine Warnung. Maler, das war's. Die Ferien sind rum und du hast kein Gramm abgenommen. Also hatte ich mehr Zeit für die Arbeit. Ich fülle Blatt um Blatt mit Zahlen, dünne Zeichen in schwarzer Tinte. Und plötzlich wurde mir für meinen Kondensator der Prix Science de Jeunesse zugesprochen. Ich machte meinen Schulabschluss und bestand mit Auszeichnung. Universitäten aus England und Amerika hatten mir auf den Prix Science hin sehr freundliche Briefe geschrieben. Aber bevor ich mich entschied, machten ich und Marcel noch eine Reise nach Afrika. Wir nahmen einen billigen Flug, landeten, mieteten einen Jeep und fuhren auf die Wüste zu. Warum tun wir das eigentlich? Das tun wir, weil wir es nie wieder tun werden. Reicht das? Ja, das reicht. Aber wir fanden die Wüste nicht. Merkten erst nach einer Weile, dass wir schon längst darin waren. Kein Sand, bloß rötlicher Schotter. Warme, trockene Luft, die sich nicht bewegte. Die von nichts bewegt wurde. Und? Gehst du nach Harvard? Nein, ich werde bleiben. Bist du wahnsinnig? Jemand wie du, der überall hin könnte? Ich darf nicht auffallen. Was? Sieh mal, wenn ich keine Blicke auf mich ziehe, wenn ich an einem gleichgültigen Ort ein ereignisloses Leben führe, dann habe ich vielleicht eine Chance. Du willst wirklich so tun, als wärst du irgendwer oder niemand? Ja, genau. Irgendwer oder niemand. Fahr weiter. Warum? Wovor versteckst du dich? Ich bin zweimal gewarnt worden. Gewarnt? Schau mal die Sterne. Wie viele? Ungefähr 10.000. Wenn du es sagst. Am nächsten Morgen konnte ich nicht durch die Nase atmen und mein Hals tat weh. Ich spürte Fieber ansteigen. Ich schließe die Augen und überlasse mich meiner Übelkeit und den ins Groteske wachsenden Zahlen, die durch meinen Geist klettern. Vielleicht hast du recht. Vielleicht sollten Leute wie wir daheim bleiben. Ja, vielleicht. Aber Dr. Mahler... Und was, Professor Grauwald, ist Zeit anderes als Verfolgung? Jene Regel, die vorschreibt, dass der Zerfall uns näher rückt, die behauptet, dass die Welt sich verströmt und alle Sonnen in die Kälte fließen, bis sie ausgebrannt sind. Dann wird es keine Strahlung mehr geben, kein Licht und zum Ende wird es eisig sein, für immer. Es wird noch Raum sein, aber nichts wird ihn mehr füllen, also wird kein Raum sein. Es wird keine Veränderung mehr. Die Scheibe Zeit, schauen Sie, wird sich getroffen haben. Dr. Mahler, der Regen hat doch überhaupt... Es geschieht ständig, jede Ordnung stürzt ihrer Auflösung zu. Was getrennt ist, wird eins und alles, was Grenzen hat, muss diese verlieren. Durch einen unendlich fernen Verstand bewegen sich Zahlen und die Welt ereignet sich. Und die Zeit, wenn dies aber blickt man verändert werden kann, wenn es Formen gibt, deren Anwendung einen Riss in die Unausweichlichkeit dahin und nur die Bewegung von Gestirn bleibt der Wandel von Dingen im Rausch. Meine Gedanken irren schon wieder ab. Und Grauwalds Gesicht rückt wieder ferner. Dieses mürrisch ausdruckslose Kartoffelgesicht. Aber jetzt erst kommt doch das Entscheidende. Ich muss mich konzentrieren. Er versteht es nicht zu seinem Glück. Natur. Mein Mund ist völlig trocken. Ich muss mich konzentrieren. Es hängt alles davon ab, dass Grauwald die Formeln versteht. Alles. Damals hatte ich die Herausforderung angenommen, begann mein Studium, saß in Einführungsseminaren, unterdrückte das Gähnen, zeichnete Strichmännchen und versuchte mir nicht anmerken zu lassen, dass ich alles wusste, was die Assistenten wussten und noch viel mehr. Ich verschlief einen Vortrag von Boris Valentinow. Es wurde viel Besuch erwartet, die Textur der physischen Welt stand seit dem Nobelpreis auf den Bestsellerlisten. Valentinow hatte den Preis ungewöhnlich schnell bekommen, nachdem er in einem kurzen, glänzenden Logarithmus die lange gesuchte Ruhemasse des Neutrinos bestimmt hatte. Kollegen hatten gegen seine Lösung protestiert, hatten dann einer nach dem anderen zögernd seine Lösung nachgerechnet und nachgegeben und sie anerkannt. Eine Zeit lang war Valentino von Vortrag zu Vortrag gereist, doch nachdem er auf der Titelseite von Time abgebildet gewesen war, war er plötzlich aus der Öffentlichkeit verschwunden. Ich wache auf, sehe auf die Uhr, erschrecke, springe auf, winke ein Taxi, mir ist schwindelig. Das Taxi hält, ich bezahle, renne die Stufen hinauf, stolpere durch die Drehtür, renne zum Hörsaal, reiße die Tür auf. Mir strömen Studenten entgegen. Valentinov ist eben gegangen. Ich nickte, steckte die Hände in die Taschen und ging nach Hause. Eine Woche lang sprach ich mit niemandem. Man sollte sich über so etwas nicht aufregen. Darum geht es nicht. Von jetzt an wird es immer schwieriger. Ich bin zweimal gewarnt worden. Ich weiß. Von wem eigentlich? Plötzlich kaufte eine Firma die Lizenz zur Herstellung meines Kondensators und bezahlte erstaunlich viel Geld. Eigentlich schade. Ich hätte viele solcher Dinge erfinden können. Alle nett, einfach und brauchbar. Aber jetzt geht das wohl nicht mehr. Ich schrieb meine Dissertation Azyklische thermodynamische Prozesse und bestand mit Auszeichnung. Im Vorwort fragte ich: Unordnung. Was heißt das? Und woher die feste Verbindung von wachsender Unordnung und Zeit? Eine Verbindung so unauflöslich, dass man sie vielleicht in aller nötigen Vorsicht das Grundgerüst der Welt nennen kann. Der Zustand größerer Ordnung, das ist der, dessen Entstehung durch reinen Zufall weniger wahrscheinlich ist. Ein gelegtes Paket Spielkarten nach aufsteigenden Werten ist unwahrscheinlicher als ein durchmischtes. Der Kosmos, so Valentinov, fügt sich nicht nur den Naturgesetzen, sondern auch jenen der Statistik. Das ist wohl sein eigentliches Rätsel. Nehmen wir einen Glaskolben mit einer Trennwand in der Mitte. Rechts ein Gas, links ein Vakuum. Wenn man die Wand wegzieht, breitet sich das Gas sofort im ganzen Glas aus. Es könnte auch auf seiner Seite bleiben oder zur Gänze auf die andere wechseln. Beides wäre physikalisch möglich, aber zu unwahrscheinlich. Eher würde ein auf eine Schreibmaschine einschlagender Affe zufällig alle Bücher der Menschheit hervorbringen. Und dem im ganzen Raum verteilten Gas. Nur die Zeit. Dr. Mahler, es reicht nicht. So kehrt keine Stunde je wieder. Aber denn jeder Einzelne enthält einen neuen Zustand der Welt und die Unordnung ist größer als jemals in der Unendlichkeit, die ihr vorausgeht. So gibt es immer Anfang und Ende. Entropie. Der Tod übersetzt in die Karten könnten sich ordnen. Der Affe, die Summa Theologica schreiben. Was dem entgegensteht, ist die Wahrscheinlichkeit. Und nur sie. Ja, fein. Das ist alles interessant, aber jetzt genügt es. Entschuldige. Schon gut. Katja. Sie raucht zu viel, saugt gierig die warme Hitze ein, lässt den Rauch einen Schleier vor ihr Gesicht legen. Ein von unterdrückter Nervosität gerötetes Gesicht. Manchmal in meinen Träumen, wenn die Erscheinungen meiner Schwester fernbleiben und die Angst mich verschont, sah ich Katja vor mir, sah ihren Leib, bekleidet oder nackt, spürte seine Wärme, fühlte, wie mein eigener Körper darauf reagierte. Ich mag diese Träume nicht. Diese Eindringlinge in meinen Geist, alles durcheinanderbringend, profan, albern und lästig. Am besten man ignoriert sie. Seltsamerweise funktionierte das. Nach einer Weile wurden sie seltener und dann blieben sie fast aus. Mahler, ich hätte gerne, dass Sie zum Kongress nächstes Jahr mitkommen und dass Sie einen Vortrag halten. Sie müssen was für Ihre Karriere tun, mein Lieber. Nach meiner Dissertation hatte Professor Wohllob mir eine Assistentenstelle angeboten. Aber nein, ich kann das nicht. Ich werde nicht diskutieren, Mahler. Sie machen das. Keine Angst. Niemand tut Ihnen etwas. Sie verstehen nicht. Ich möchte darüber nicht diskutieren. Vielleicht sollte es so sein. Vielleicht war das die richtige Gelegenheit, um zu zeigen, was ich herausgefunden habe. Valentinov wird da sein. So saß ich ein halbes Jahr lang bis in die Nacht an meinem Schreibtisch und schrieb mit vom Kaffee zitternden Händen. Das ist alles nicht gut, nicht klar genug. Löschen von vorne. Ich stellte mir vor, wie ich das Podium besteige, mich räuspere und ohne aufzusehen zu sprechen beginne. Dann hebe ich den Blick und begegne vielen Augen. Und bis auf meine Stimme aus den Lautsprechern wird es sehr still sein. Ich malte es mir so deutlich aus, dass ich verblüfft war, als es plötzlich geschah und ich mich vor dem Saal fand, dem stummen, vieläugigen, und Menschen mich ansahen, so viele davon, und darauf warteten, dass ich sprach. Meine Notizen lagen vor mir, ich bemühte mich, meine Nervosität niederzukämpfen. Tief atmen. Ich muss nur tief atmen. Und ich hörte meiner Stimme zu, aber es gelang mir nicht ganz, ihr zu folgen. Meine Gedanken schweiften ab. Das Meer, der Geruch von Tang. Bin ich eigentlich noch dort? Ist dieser Saal nur ein Erzeugnis meiner Fantasie? Gras, das Gewicht von Maria Müller auf mir, das Gesicht meiner Schwester mit offenen Augen, durchschnittenem Hals. Mit offenen Augen und durchgeschnittenem Hals. Mein Aufschrei ging in dem Lärm unter, der im selben Moment losbrach und mich in diesen Saal an dieses Pult zurückriss. Lasst ihn doch reden. Über braucht man es reden. Aber man kann doch über alles diskutieren. Darüber nicht. Alle haben gelacht. Und ich bin gegangen. David. Es war sogar in der Zeitung. Eklat auf Physikerkongress, ein unbekannter Anfänger. Trug abstruse Theorien vor, wurde in der Mitte seiner Rede unterbrochen und lief hinaus. Ich bin doch selbst schuld, nicht? Ich hätte es wissen können. Schau. Zwei Kollegen haben mir geschrieben, ohne voneinander zu wissen. Sie fanden es interessant, vermuten, dass ich recht haben könnte. Sie wollen mit mir reden. Das ist doch eine Chance. Sie wollen dir helfen. Allerdings. Aber denselben Fehler mache ich nicht zweimal. Ganz bestimmt nicht. Und Valentino? Was hat er gesagt? Er war nicht da. Ich habe ihm meinen Vortrag geschickt. Er hat nicht geantwortet. David, ich... Eine Woche später legte Professor Wohlob sich ins Bett und starb. Sein Nachfolger wurde Ernst Grauwald, für den die Wissenschaft ein Ort umsichtiger Machtpolitik war. Ich sah ungefährlich und sogar nützlich aus und er verlängerte meinen Vertrag. Doch dann wurde ich häufiger krank. Die Arbeit erschien wie eine Bewegung gegen einen wachsenden Widerstand. David, das geht so nicht mehr weiter. Du musst zum Arzt. Ja, ich muss mich beeilen. Wenn ich einmal fertig bin, dann ist es vorbei. Dann habe ich gewonnen. Aber wenn ich es nicht bald schaffe, dann verliere ich. Ich machte lange Spaziergänge, ging durch die Stadt, bis die Füße wehtaten, den Blick auf meine Schuhe gerichtet. Etwas in mir zählt immer mit. Meine Schritte, die Fugen im Asphalt, die Hydranten am Straßenrand. Die Schuhpaare von Passanten. Vor dem alten Rathaus blieb ich stehen, hob den Kopf und sah... ein spitzwinkliges Dreieck, das ein Oval schneidet. Den Turm des Rathauses und eine Regenwolke. Wie früher im Fußballtor. Da war die Welt zurückgewichen und alle Formen waren klar und geometrisch geworden. Und die Lösung schien nahe. Ich atmete. Fast fühle ich mich wieder durch die Luft gleiten. Aber es gibt keinen Atem mehr. Nur einen pulsierenden Wechsel. Das Auf- und Abgleiten einer Kurve. Die Lösung schien sehr nahe. In die Kurve mischt sich eine zweite. Von höherer Frequenz rast hinauf und hinunter. Das Oval hatte sich vom Dreieck entfernt. Zwischen den beiden öffnete sich leerer Raum, aufgespannt von den Achsen eines Koordinatensystems in dessen Mittelpunkt. Da schoss eine Spitze aus Schmerz durch mich. Ich hörte mich aufschreien und spürte, dass ich tatsächlich fiel und dass die zweite Kurve, die schnellere, nichts anderes war als das Pochen meines Herzens. Ich sah den Turm über mir und die runde Wolke und die Gesichter von Menschen, die sich über mich beugten und ihre Lippen bewegten und Laute von sich gaben, die ich nicht verstand. Dann trennte mich der Schmerz von ihnen. Doch, ja, ich gebe zu, das ist eher selten, aber durchaus nicht so ungewöhnlich, wie Sie denken. Auch bei jüngeren Menschen, selbst bei Kindern, gibt es immer wieder Infarkte. Gute Ernährung, Bewegung, kein Rauchen, keinen Alkohol... eine Kur und vor allem... abnehmen, ich muss. Unbedingt. Um das Herz herum sind Äderchen, da kann es eine Verstopfung geben. Einen Thrombus der Koronararterien, ich weiß das. Umso besser. Nitroglycerinspray, gefäßerweiternd. Sollten Sie immer dabei haben. Ich fuhr tatsächlich zur Kur. Eine Eisenbahnreise von mehreren Stunden brachte mich in eine grüne, leicht gewellte, nicht sehr interessante Landschaft. Während der Fahrt horchte ich misstrauisch auf die Schläge meines Herzens, die sich jetzt anfühlten und sich für immer anfühlen werden wie die Bewegungen eines unberechenbaren Gegners. Ich hörte mich keuchen, musste mich ausruhen. Mein Herz klopfte hastig. Das Blut pulsierte in meinen Ohren. Ich setzte mich neben den Weg in die Wiese. Dann legte ich mich vorsichtig hin. Ich gähnte. Mein Herzschlag wurde ruhiger. Maria Müller. Wo sie wohl ist. Es ist völlig still. Als ich zu mir kam, war es dunkel. Irgendwann hatte wohl mein Bewusstsein nachgegeben, war zurückgewichen, erloschen. Seit wann liege ich hier? Meine Haut schmerzte vom Sonnenbrand, meine Gelenke fühlten sich steif an. Ich ging vorsichtig zurück zu meiner Pension. Es ist wieder eine Warnung gewesen. Vielleicht die letzte. Nachts schlief ich lange nicht ein und musste auf dem Rücken liegen wegen des Sonnenbrandes. Zum ersten Mal wollte ich aufgeben. Nein, ich kann nicht. Ich habe schon zu viel erreicht. Die Zeit. Die stumme, tödliche Zeit. Es gibt einen Weg, ihr zu entkommen. Mein Kopf schmerzte und mir war heiß. In mir richteten sich seltsam hässliche Zahlen, arrangierten sich zu immer neuen Multiplikationen. Mit aller Kraft schob ich sie weg. Mein beschädigtes Herz pochte, pumpte Blut durch einen fetten, nachlassenden Körper. Und in diesem Bett, in dem ich auf dem Rücken lag und auf den Schlaf wartete, entstand in mir ein starkes Gefühl von Unwirklichkeit. Als wäre ich nicht mehr hier, sondern in einem Büro vor einem Tisch, an dem ein alter Mann saß, den Kopf auf die Fäuste gestützt, den Blick aus halb geschlossenen Augen auf die Tischplatte geheftet. Regen trommelte ans Fenster, die Lampe sandte einen gelben, unreinen Schein aus. Ja, ich muss schon hier gewesen sein, aber Grauwald? Mir ist Professor Grauwald. Als bin ich... Was machen Sie denn hier? Gerade anderswo. Wie komme ich in Ihr Büro? In einem Bett. Weit entfernt in Raum und Zeit. Und? Maler? Ist das alles? Ich versuchte nachzudenken, aber ich wusste nicht mehr, wie weit ich gekommen war und hatte keine Erinnerung an die letzte Stunde. Ich habe geredet, bis ich heiser war, doch mein Bewusstsein war anderswo gewesen, wie damals. Ja. Ja. Das ist alles. Ich weiß nicht recht, wo ich anfangen soll. Am liebsten würde ich... Aber Sie wollen ja eine Stellungnahme. Sie wollen sogar, dass das gedruckt wird, nicht? Also ich muss gestehen, dass es mir ab einem bestimmten Punkt nicht mehr möglich war. Bitte sehen Sie, was Sie angerichtet haben. Der Tisch war bedeckt mit bekritzelten Blättern. Auf dem Boden lagen zwei Kugelschreiber, ein Bleistift und eine Schachtel Büroklammern über die gesamte Fläche des Teppichs verteilt. Ich habe Sie nicht unterbrochen, auch wenn ich schon eine Weile nicht mehr zugehört habe. Ich habe nichts verstanden. Nichts. Und warum? Weil es da nichts zu verstehen gibt. Herr Dr. Mahler, ich habe noch nie ein derart verworrenes Zeug gehört, so ein... Jedenfalls werde ich nicht meinen Ruf riskieren, indem ich so etwas... Nicht einmal Ihre Rechnungen stimmen. Ich denke schon, dass meine Rechnungen stimmen. Werden Sie es drucken? Haben Sie mich nicht verstanden? Herr Professor, glauben Sie, dass es Wächter gibt? Was? Ich weiß nicht, wie ich es... Ich denke, manche Dinge sollen nicht entdeckt werden. Sie sind verrückt! Vielleicht. Aber irgendjemand sucht mich. Und meine Rechnungen stimmen. Glauben Sie, ich kann das nicht beurteilen? Halten Sie mich für einen Idioten? Aber... Das ist eine Unverschämtheit. Und wird auch nicht ohne... Passen Sie auf. Ich werde Ihnen Ihre Fehler zeigen. Es wird mir ein Vergnügen sein. Sie setzen sich hier hin, faseln von Entropie und von Wächtern, wollen mir abstruse, erfundene Formeln verkaufen, versuchen haarsträubende Beweise für diesen Unsinn... Werden Sie meinen Artikel drucken? Natürlich nicht! Gut. Sie bleiben! Sie gehen jetzt nicht! Sie werden mir zuhören! Mahler! Dr. Mahler, haben Sie schon mit einem Fachmann... Ich dachte... Sie sind einer. Nein, das meine ich nicht. Ich meine, Sie brauchen Hilfe. Ich starrte ihn an und dann auf den Boden. 97 Klammern, nicht 100. Plus 97. Bleiben Sie hier. Man kann über alles reden. Von mir aus auch über Ihre Theorie. Ich ging. Ich werde nie wieder diese Treppe hinuntergehen. Niemand weiß die Adresse. Welche Adresse? Von Valentinov. Ich habe ihm gestern meine Notizen geschickt. Aber das reicht nicht. Ich muss selbst zu ihm. Meinst du nicht, nach all dem heute solltest du dir etwas Zeit lassen? Du hast wahrscheinlich deine Stellung verloren. Reicht es nicht? Vorgestern in der Nacht. Plötzlich wusste ich es. Alles, wonach ich gesucht hatte. Hast du übrigens die Laterne gesehen? Was? Auf der Straße. Sie ist schon wieder repariert, aber weißt du, ich habe geträumt, dass sie kaputt war, als ich es noch gar nicht wissen konnte. Und dann war sie wirklich kaputt. Als wäre ich ganz kurz in der Zukunft gewesen, verstehst du? Als hätte meine Entdeckung selbst genügt, um für einen Moment die Ordnung durcheinander zu bringen. Klingt das sehr wirr? Allerdings. Vielleicht ist es so ungewöhnlich, dass es dich verwirrt, dass dein Verstand... Es nicht verträgt. Meinst du das? Ja, das meine ich. Schönen Dank. Was ist es eigentlich? Ja, nichts Besonderes. Nur, dass es Zeit nicht gibt. Na, so ungefähr sagt das schon Platon. Das bewegte Bild der Ewigkeit und viele andere. Ja, es ist uralt, natürlich. Aber ich kann es beweisen. Katja dreht sich um, steht ganz nahe vor mir. Die Physik kennt die Zeit nicht. Die wirkliche, die azyklische, die von der Vergangenheit in die Zukunft gerichtete. Oder doch, aber nur durch eine einzige Formulierung. Den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, der sagt, dass die Unordnung immer wachsen muss. Aber in diesem zweiten Hauptsatz liegt die einzige Verbindung zwischen den Dingen und der Zeit. Wenn wir ihn außer Kraft setzen könnten. Aber das wäre furchtbar. Wieso? Weißt du, es ist nicht besonders schwer. Das ist ja das Seltsame. Ich habe so lange gesucht, aber dass es so einfach sein könnte. Das Ganze sieht aus wie ein Konstruktionsfehler. Wie eine Art Irrtum. Es sollte wirklich nicht gehen, aber es geht. Sie berührt mich. Ich zucke zusammen. Sie zieht ihre Hand zurück. Mir fiel plötzlich der alte Mann auf der Bank ein, wie ich ihn berührt hatte und was dann geschehen war. David! Vier längere Formeln und ein paar Erläuterungen dazu, ein paar Aufbauten in einem Labor. Man würde es in Gang setzen und es würde sich ausbreiten wie Wellen im Wasser. Die Zeit würde unscharf werden. Weißt du, wir glauben immer, die physische Welt ist so sicher, so fest und durchgeplant und die Gesetze sind so verlässlich, aber das stimmt nicht. Das ist alles sehr zerbrechlich. Und sehr leicht zu beschädigen. Mit dir stimmt etwas nicht. Du hast dich von allen Menschen getrennt. Du hast... Ein blöder Satz. Menschen sterben. Sie erfüllen ihre Versprechen nicht. Sie sind immer anderswo. Ihr Hals kann durchgeschnitten werden. Hör zu, David. Du hast dich in etwas verrannt. Ja? Eine heftige und sinnlose Abneigung steigt in mir auf. Wer bist du eigentlich? Du stehst hier und willst mich auf jede Weise davon abbringen, nicht wahr? Auf jede. Wer hat dich geschickt? Was? Du glaubst... Selbst wenn dich niemand geschickt hat, was unwahrscheinlich ist, dass sie sind da. Und sie würden alles tun und ich kenne dich kaum. Selbst wenn sie dich nicht geschickt hätten, wäre es zu gefährlich. Du könntest sterben. David. Es gibt sie. Es gibt sie wirklich. Aber vergiss die Legenden. In Wirklichkeit sind sie nicht gut. Sie sind nicht freundlich. Und sie haben kein Mitleid. Du bist übermüdet, David. Und ich habe das nicht gehört. Nichts davon. Kein Wort. Also du glaubst mir nicht. Bitte, geh schlafen. Du bist ja in einem furchtbaren Zustand. So? Das wusste ich nicht. Eigentlich fühle ich mich nicht schlecht. Entschuldige. Schon gut. David Mahler? Valentinovs Adresse. Habe ich jetzt doch bekommen. Ich will gar nicht wissen, was du damit vorhast. Schreibst du mit? Ach ja, das hast du noch gar nicht gehört. Der alte Idiot ist im Krankenhaus. Starke Schmerzen irgendwo im Magen. Auch eine Art Schock. Etwas Genaues weiß keiner. Scheint ziemlich schlimm zu sein. Ach ja, die Adresse. Also schreibst du. Straße 8. Ich erschrak. Für einen Moment hatte ich Katja vergessen. Katja? David, ich muss los. Ich komme morgen wieder. Morgen? Bin ich nicht mehr da. Katja ging. Der Hubschrauber zog langsam über den Horizont. Mit einem Klicken schalteten sich die Straßenlaternen ein und legten ein Glänzen auf die Dämmerung. Hat sich die Tür bewegt? Nein, natürlich nicht. Das ist unmöglich. Oder ich bin schon eingeschlafen. Ich dachte nach und entschied in merkwürdiger Klarheit, dass das der Fall sein, dass ich bereits schlafen musste, denn die Tür geht unbehindert von Schloss und Kette auf. Und meine Schwester kommt herein. Ich riss die Augen auf. Wirklich, ich lag schon auf dem Bett in Kleidern, sogar mit Schuhen. Und die Tür war verschlossen und die Deckenlampe strahlte gelb und fahl. Ich schloss die Augen wieder. Die Tür ist offen. Meine Schwester sieht mich an. Sieht zumindest in meine Richtung, denn ihre Augen fixieren nichts. Sie beginnt, mit beiden Händen Zeichen zu geben. Zeigt auf das Fenster. Macht schnelle, kurze Handbewegungen. Schüttelt den Kopf. Ich öffnete die Augen. Ich spürte mein Herz. Ein schwacher, aber merklicher Schmerz. Mein Blick wanderte durch das leere Zimmer. Ich schloss die Augen. Sie bewegt die Lippen, bemüht sich lauter hervorzubringen, aber es gelingt nicht. Sie hebt ein Bein und balanciert auf dem anderen. Dann beginnt sie zu hüpfen, auf und ab wie ein Kind. Ein Kind mit durchschnittenem Hals, das mir unbedingt etwas sagen will. Ich sah noch, wie sie die Arme ausstreckte und ein Rad schlug, quer durch das Zimmer. Ich wollte mich aufrichten, aber das war ein Fehler. Die Bewegung meines Körpers zerstörte etwas. Meine Augen öffneten sich wie von selbst. Die Tür ist verschlossen. Ich bin allein. Dort, wo mein Herz war, spürte ich einen stumpfen Druck. Wie von einem schweren Gegenstand. Ja? Katja, entschuldige die Frage, sie wird dir seltsam vorkommen. Warst du vorhin hier? David, was soll das? Ich hatte gerade einen Traum und ich weiß nicht genau, wann er begonnen hat. Wir hatten ein seltsames Gespräch. Ich habe ein paar Dinge gesagt. Warst du hier? Du solltest wirklich schlafen. Es ist ziemlich spät und geh schlafen. Warte! Ich will nur wissen... Gute Nacht. Marcel hier. Marcel, es tut mir leid, aber das ist ein Notfall. Nimm dein Auto und komm her. Ich erkläre es dir unterwegs. Komm sofort her. Der 7000. Pfosten. Sie haben immer 33, bitte, halt den Mund. Fahr nicht so schnell. Jetzt reicht es. Du rufst mich mitten in der Nacht an und sagst, es geht um etwas Wichtiges und ich soll dich sofort abholen, weil du unbedingt jemanden besuchen musst. Entweder du sagst mir sofort, was das soll, oder du gehst zu Fuß. Wir fahren zu Boris Valentinov. Das ist dein Ernst, nicht wahr? Du meinst also wirklich, dass du verfolgt wirst? Und du erwartest, dass ich das glaube? Ehrlich gesagt, das ist mir egal. Oh. Das Grauwald im Krankenhaus liegt nur ein paar Stunden, nachdem ich mit ihm gesprochen habe, dass er sterben wird. Hältst du das für Zufall? Ja, sicher. Und den Tankwagenunfall, den auch? Was soll das damit zu tun haben? Achtung! Ganz ruhig. Was ist denn mit deinen Nerven los? Dieser Valentinov, weiß er eigentlich, dass wir kommen? Hast du ihn angerufen? Nein, er würde nicht mit mir reden, also muss ich ihn zwingen, mir zuzuhören. Wenn er mich versteht, dann wissen es schon zwei und ihm würde man glauben. Wieder ein Hubschrauber. Jetzt ist schon das Rotorblatt zu sehen. Und Marcel bewegte kaum das Lenkrad. Die Autobahn war völlig gerade. Es war kein anderes Auto zu sehen. Nirgendwo. Würdest du bitte nicht einschlafen? Hey, sprich mit mir. Sonst schlafe ich ein, hörst du? Ich sehe mich ihr gegenüber. Sie blickt mich an, steht vor mir, den Kopf leicht geneigt, ausdruckslos. Ich wusste, dass es keine Erinnerung war, keine Vorstellung, kein Zurückrufen ihrer blassen, schnell verschwundenen Erscheinung, wie es in Träumen üblich ist, sondern dass sie es wirklich war, dass sie vor mir steht, in ihrem echten, kindlichen, durch die Fremdheit eines anderen Daseins gegangenen Wesens, jünger als ich. Und doch kannte sie, was keiner kannte, was das Fremdeste war, was zu kennen ihr den Mund verschloss. Denn es war undenkbar, dass sie zu mir davon spricht. Und wenn sie es doch tut, musste ich es vergessen. Und das habe ich auch jede Nacht wieder, ein Leben lang. Woher kommt die Klaviermusik? Ich will auf sie zugehen, die Luft schillert um mich, Farben glänzen auf, vermischen sich, erstarren, als wollten sie mich festhalten. Sie halten mich. Ich kann mich ihr nicht nähern. Die Akkorde, das Ticken, die Pfosten aus der Nacht in die Nacht. Sie sieht so traurig aus. Es ist kein guter Ort. Vielleicht ist es bloß das, was sie mir sagen will, dass man dort nicht sein sollte. Sie lächelt nicht. Plötzlich wusste ich, dass sie dort auf mich wartete. Die ganze Zeit. All die Jahre. Und dass ich bald schon... So, wach auf. Wo sind wir? Wir sind da. Du hast fast 2 Stunden geschlafen. Kurz nach 3. Und? Er wohnt hier. An diesem Ort, in Fleisch und Blut. In der Materie. Ja? Mein Name ist Mahler. Ich muss zu Professor Valentinov. Es ist wichtig. Aber er ist nicht hier. Wir sollten das erklären. Frau Valentinov? Ich bin nur die Haushälterin. Wir müssen wirklich dringend mit Professor Valentinov aber sprechen. Es geht um... steht doch in der Zeitung. Was? Er hält eine Rede bei einem... einem Kongress? Ja, ja. Ein Kongress. Gehen Sie jetzt weg? Noch nicht gleich. Wo ist dieser Kongress? Wo? Seite 4. Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur, Politik und Eröffnungsrede Boris Valentinov. Die Eröffnung ist morgen Mittag. Komm! Du glaubst doch nicht, dass ich dich jetzt zu diesem Kongress bringe. Doch. Mein Gott, du bist wirklich wahnsinnig. Das sieht gefährlich aus. Ja, weil... Schon gut. Jetzt schlaf besser wieder. So nah war ich noch nie dran. Die Blitze schlugen ohne Pause ein zu beiden Seiten der Autobahn und es schien auch kein Donner mehr zu sein, sondern ein nicht mehr abbrechendes Dröhnen. Der Lärm kam von überall. Vielleicht sollten wir... Uns traf ein ungeheurer Schlag. Weiße Flammen liefen über das Auto. Die Helligkeit brannte in unseren Augen. Die Straße glitt davon, drehte sich um sich selbst. Funken umsprühten uns überall, wohin wir sahen. Dann kam die Straße zum Stehen. Der Lärm war vorbei, das Gleisen auch... Die Straße war leer. Dunkelheit umschloss uns. Mit der Straße stimmt etwas nicht, als wäre die Perspektive verschoben. Das Auto stand gegen die Fahrtrichtung gedreht. Ein elektrisches Feld. Ist das wirklich alles, was dir jetzt einfällt? Es funktioniert noch alles. Natürlich. Bist du einverstanden, wenn wir diese Nacht einfach vergessen? Alles, was seit gestern passiert ist. Wir fahren zu deinem Kongress, aber wir reden nicht mehr davon, ja? Gut. Wo ist der Kongress? Kongress? Kongress? Der Kongress. Ach so, ja, das Kolloquium. Durch die Halle dann die große Tür. Auf das Rednerpult gerichtet stand eine Fernsehkamera. Die Rede des Wissenschaftsministers wurde ausgestrahlt. Irgendjemand würde vielleicht alles verstehen, muss ich merken. Vielleicht nur ein einziger. Entschuldigung, ich muss Sie sprechen. Bitte? Was möchten Sie? Wieder ein falscher Herzschlag. Alles scheint einen winzigen Sprung zu machen. Wo ist Valentinov? Vor einer halben Stunde gegangen. Warten Sie bitte, lassen Sie mich los. Noch ein falscher Herzschlag. Sie kommen jetzt häufiger. Ich muss etwas sagen. Mein Herr, würden Sie zu bitte... Zu Ihnen allen. Der Fußboden schien leicht zu beben. Ich musste mich festhalten. Bitte, Jetzt gehen Sie doch. Sie mich. Ich sag in der Ihnen, Tür stand mich. Marcel und gab irgendwelche Zeichen, aber die Kamera lief und sie war auf mich gerichtet. Wir hätten das schon längst finden können. Wir sind getäuscht worden, oder... Jetzt hören Sie doch auf. Es zog an meiner Schulter. Hören Sie doch bitte auf. Ich klammerte mich ans Pult. Ich habe etwas entdeckt. Es sind zunächst vier Formeln. Eine folgt aus der anderen. Am wichtigsten ist die vierte. Die Variablen. Jetzt reicht es aber langsam. Nein! Ich spürte, wie etwas auf mich zuraste. Schneller noch als vorhin. Schneller als jemals, beschleunigt durch mich selbst, durch die Gefahr dessen, was ich aussprach, was noch niemals ausgesprochen worden war. In allen Jahrhunderten nicht, was niemals ausgesprochen werden durfte, in aller Zukunft. Ich hörte mich reden, spürte, wie meine Worte umgewandelt und davongetragen wurden, transportiert von einem den Planeten umspannenden Feld, wie sie als elektrische Emissionen die Atmosphäre füllten, weithin hallend in knisternder Verschlüsselung, aufgefangen von den Antennenwäldern der Städte. Das alles geschah genau jetzt, so schnell, dass die Zeit selbst überlistet wurde. Die erste Gleichung. Ich fühlte die Bewegung dessen, was auf mich zukam, die Straße entlang, über die ich gefahren war. Die Bäume wurden zu einem verschmierten Grün, die Gebäude verschmolzen mit dem Erdboden, die Wolken zu einem Gemisch von Blau und Weiß. Die zweite Gleichung. Das Land ist jetzt nur mehr ein Flimmern. Die Sonne verfärbt sich ins Violette, alles zergeht in Geschwindigkeit. Von irgendwo hörte ich Rufe, spürte, wie Hände nach mir griffen und mich wegzerren wollten, aber das war nicht wichtig. Nur noch ein Versuch, mich zu täuschen. Ein Vibrieren ging durch den Raum, breitete sich aus in wachsenden Kreisen, wie Wellen auf Wasser, von dem Ort, an dem ich stand und sprach. Für einen Augenblick sah ich mich neben mir stehen, umflammt von Sonnenstrahlen. Mir ist, als ob ein Strudel sich öffnet. Ein saugend lebendiger Abgrund. Die Kreise weiteten sich, schon lief ein Zittern durch die näheren Sternbilder. Irgendwo wurde die Explosion einer Gaswolke ungeschehen und ein Planet einer namenlosen Sonne lief rückwärts auf seiner Bahn. Die Zeit verschwimmt. Ich muss zu Ende kommen. Ich hatte mich gezeigt, konnte nicht mehr entkommen. Was immer mich verfolgt, gleich wird es hier sein. Ich muss es aussprechen. Ich musste sofort alles aussprechen. So, und hier bleiben Sie jetzt. Das war ein guter Versuch. Wirklich sehr gut. Komm, David, wir fahren heim. Und Ihnen vielen Dank, das war sehr freundlich. Ich bitte Sie, deswegen bin ich doch hier. Sie wollen schon fahren. Ja. Ein berühmter Mann sind Sie geworden. Gab es sonst nichts, was Sie hier tun wollten? Ich wollte jemanden treffen, Valentinov, aber der ist schon... Abgereist, ja. Ich habe für ihn reserviert. Sein Zug geht in einer halben Stunde. Mein Gott, wo ist der Bahnhof? Da drüben, über dem Seeufer. Woher kennen wir uns? Ich kenne viele Leute. Ich muss los. Danke. Meine Beine gehorchten kaum. In meiner Brust schmerzte etwas. Hast du dich nicht schon genug zu einem Idioten gemacht? Du musst zu einem Arzt. Lauf voraus zum Bahnhof. Tu, was ich sage. Ich weiß ja nicht mal, wie Valentino... Er ist klein, er hat eine Brille, einen Bart. Lauf schon! David... David! Die Sonne schien größer geworden. Sie war jetzt so hell, dass man nicht mehr klar sehen konnte. Der Schweiß lief mir über das Gesicht. Die Schmerzen in meiner Brust wurden in rhythmischen Abständen stärker und schwächer. Ich nahm das Spray, aber es half nicht. Ich ging und ging, kam aber nur langsam voran. Als ob die Luft selbst mich aufhielt, der Boden mich stärker anzog oder die Hitze sich an mich heftete und es mir schwerer machte, mich zu bewegen. Mein Herz trommelt. Mein Atem geht in kurzen Stößen. Die Schmerzen wurden stärker. Ich ging an Geschäften vorbei, an Schaufenstern mit Uhren. Runde, tickende Geräte, all diese Zeiger, die hüpfenden Bewegungen, mit denen sie den Sekunden folgten. Das große Wettrennen. Ich stemmte mich gegen die Hitze, gegen meine Langsamkeit, gegen das Gewicht meines Körpers, gegen die Schmerzen. Der Bahnhof kam näher. Ich versuchte, die Luft anzuhalten, weil das Atmen so weh tat. Aber lange konnte ich das nicht. Ich habe Durst. Da bist du ja. Und? Die Frau am Schalter sagt, dass jemand, der aussah wie Valentino, sie gefragt hatte, wann sein Zug gehe und ob er noch Zeit für einen Spaziergang hätte. Wir müssen nur warten, bis er zurückkommt. Nein, wir warten nicht. Wir haben keine Zeit. Mensch, David. Du wirst nach links gehen, ich nach rechts. Das ist doch Unsinn. Wir warten hier. Warum sollte ich das tun? Weil ich dich darum bitte. Und weil du mir glaubst. Ich glaub dir kein Wort. Ich stolperte weiter. Mir war, als ob ich mich durch warmen Nebel bewegte, jeder Atemzug tat weh. Bloß der See war beruhigend, seine eisige Helle, dass man sich hineinwerfen konnte, dass sie einen aufnehmen würde, fest und sicher umgeben, jederzeit, für immer. Vielleicht wird keiner mehr finden, was ich gefunden habe. Vielleicht ist das die einzige Möglichkeit und niemand sonst wird es jemals wissen. Doch wenn es... Ich spürte einen starken Stich in meiner linken Brust, dass ich fast hingefallen wäre. Aber ich dürfte nicht hinfallen, denn dann, das war mir klar, würde ich nicht mehr aufstehen. Und wenn es tatsächlich ein Irrtum ist? Ich hielt die rechte Hand über meine Augen. Das half ein wenig und ich erkannte wieder den Weg und wohin ich gehen musste. Gut, gut, wenn es ein Irrtum ist. Warum werde ich dann getötet? Einen Moment lang zeigte sich meinem Gedächtnis ein blau glänzender Raum. Gefärbt von der Angst nach einem Albtraum. Ich werde nicht mehr lange gehen können. Der Weg schien jetzt immer wieder aufgewölbt. Ein Gärtner stocherte in der Erde, ein Mann kam ihm entgegen, die Hände in den Taschen, den Kopf in den Nacken gelegt, spitzer Bart, eine spiegelnde Brille. Boris Valentinov. Der Gärtner sah auf, meine Schritte beschleunigten sich, jetzt fiel es mir leicht. Ich streckte die Arme aus, mein Puls ging schnell vor Aufregung. Noch 117 Schritte, noch 75 Schritte, Valentinov blieb stehen. Noch etwas. 65 schießt auf mich zu. Aus der blauen Wölbung rast heran. Ich spürte es am ganzen Körper. 60 Schritte schlägt lautlos vor mir auf. Ein Zittern läuft durch den Boden. Eine Welle hebt sich und bricht an der Steinkante. Die Fahne reißt an ihrem Mast. Es scheint Funken zu regnen. Blitzende Punkte aus Feuer. Ich konnte nicht weiter, keinen Schritt mehr in diese Richtung. Auf die Gestalt zu. Ich sah sie deutlich, aber ihre Umrisse veränderten sich und ich konnte sie noch nicht erkennen. Durch sie hindurch sehe ich Valentinov lächelnd weitergehen. Da wurden die Umrisse fest und die Gestalt sichtbar. In allen Details. Vollständig sichtbar. Ich fühle keine Angst mehr, auch keinen Schmerz, nicht einmal Müdigkeit. Es ist soweit. Sie haben mich gefunden. Der Schmerz raste durch mich, als ob in mir etwas explodierte, erfüllte mich, erfüllte alles, erfüllte die Welt und war vorbei. Ich falle und ging in die Knie. Meine Arme hatten sich ausgebreitet, die Konturen der Gestalt verschwammen wieder. Sie wurde durchsichtig, löste sich auf. Und dann war da nur noch Valentinov, der schnell näher kam mit einem erschrockenen Gesicht. Und der Himmel und der See. Der eine warf das Blaue des anderen zurück. Valentinov läuft langsam auf mich zu, wie gegen einen Widerstand. Ich neigte mich vornüber und meine Hände schlugen auf den Boden. Ich sehe es, aber ich spüre es nicht. Und meine Entdeckung? Die Gleichungen, die ich nicht ausgesprochen habe, ohne die nichts verständlich ist, die niemand sonst kennt. Ich öffnete den Mund, aber ich hatte keine Stimme mehr. Und keine Zeit. Die Sekunden rannen vorbei, die letzten vielleicht auch nur eine einzige Sekunde. Der Boden näherte sich. Ich höre keine Geräusche mehr. Ich habe noch nie so eine Stille erlebt. Das Blau kann einen umschließen. Dann würde es ruhig sein. Und dann? Hört es auf. Ich verstehe. Die Sonne stand rund im Wasser, umkreist von Möwen, unter den in die Tiefe gerichteten Bergen. Dorthin? Ich hätte gerne jemanden gesagt, das ich begriffen hatte. Aber es ist zu spät. Und auch nicht mehr nötig. Ich schlug auf den Boden auf und rollte auf den Rücken. Der Himmel kippt in mein Blickfeld, eine riesige Sonne. Aber nun blendet sie nicht mehr. Und zwei Gesichter, eines mit Strohhut, eines mit Brille und Spitzenbart. Das eine habe ich einmal gekannt. Oder kennen wollen, aber ich weiß nicht mehr welches. Die Sonne erfüllte jetzt den halben Himmel. Auch der Gletscher scheint näher. Eine Möwe zog einen fast vollkommenen Kreis. Und mir kommt der Verdacht, dass es schon eine andere Sonne, ein anderer Gletscher und ein anderer Vogel sind. Umgefaltet. Jenseits der spiegelnden Fläche des Sees. Da löste ich mich schon vom Boden und falle. Und das Blau des Raumes nahm mich auf. Und während ich in das Gewölbe stürze, schlossen sich meine Augen. Und ich sehe nichts mehr. Und dann hatte auch mein letzter schon verformter, schon von anderswo stammender Gedanke sich aufgelöst. Als wäre er nie da gewesen. Als wäre ich nie da gewesen. Wann habe ich je auf einer Bank geschlafen? Ich muss bald fahren. Ich hatte mich nur ausruhen wollen, aber dann musste ich eingeschlafen sein. Ein merkwürdiger Traum. Ein kleines Mädchen hatte mich mit starrem Ausdruck angesehen, ganz direkt, ohne etwas zu sagen. Und plötzlich hatte es sich umgedreht und war davongegangen, sehr langsam, in kleinen Schritten. Und da erst hatte ich ihre Insektenflügel bemerkt. David war in einem schwarzen Auto weggebracht worden. Zuerst war ein Rettungswagen da gewesen, doch der hatte ihn nicht mitgenommen. Er durfte nur Lebende transportieren. Ein paar Minuten später war dann das schwarze Auto erschienen und zwei höfliche Männer hatten die Leiche mitgenommen. Seit 2 Tagen habe ich nicht geschlafen. Bis auf die halbe Stunde auf der Bank. Und es ist eine lange Fahrt. Ich ging an einem Mann vorbei, der ruhig dastand, gelehnt auf einem Spazierstock und durch seine Brille den Sonnenuntergang beobachtete. Herr Valentinov? Ja, ich habe Sie gesucht. Den ganzen Tag. Eigentlich nicht ich, sondern ein Freund. Er hatte heute Nachmittag einen Herzinfarkt. Dr. Mahler, ich weiß. Ich habe es gesehen. Ich habe auch den Krankenwagen gerufen. Deswegen habe ich den Zug versäumt und... Aber das ist jetzt egal. Und? Was meinen Sie? Irgendetwas an ihm, an seinem Blick, kommt mir vertraut vor. Konnte er noch mit Ihnen reden? Er war deswegen hier? Ja? Ja, deswegen. Wegen seiner Theorie über die Zeit. Der zweite Hauptsatz. Das wissen Sie. Ich habe gestern Nachmittag von einem Eilboten Mahlers Notizen bekommen. Außerdem hat er vor einiger Zeit einen Vortrag gehalten. Ich saß in der letzten Reihe, bin dann aber bald gegangen. Sie kennen seine Theorie? Ich habe mir im Zug seine Aufzeichnungen durchgesehen. Und? Ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage verstehe. Na, was halten Sie von seiner Theorie? Ich glaube nicht, dass das eine schwierige Frage ist. Und ich glaube nicht, dass jetzt der richtige Moment für... Bitte, antworten Sie. Wissen Sie, ich bekomme oft so etwas und immer wieder geht es um dieses Problem, die Zeit, der zweite Hauptsatz. Ich sehe es mir jedes Mal an, es könnte ja... Aber... Ja? Leider... Obwohl es zunächst interessant aussah. Und für einen Moment wurde ich auch stutzig, aber nicht einmal seine Berechnungen waren richtig. Und der Rest, reine Spekulation, keine Wissenschaft, nichts davon haltbar. Danke. Das wollte ich wissen. Schauen Sie, der Himmel. Bald werden wir die Sternbilder sehen. Aber wie Sie genau wissen, sind es keine Bilder. Sie haben nichts mit uns zu tun. Alles hier um uns herum hat mit uns nichts zu tun. Und immer wieder treffe ich Menschen, die das nicht akzeptieren, die sich lieber verfolgt und angegriffen fühlen, als umgeben von einer gleichgültig kalten Welt. Aber das heißt nicht, dass er kein Talent ist. Verzeihung, wahr. Das alles ist durchaus ungewöhnlich gedacht. Eigenständig, bis zur Verschrobenheit und... Schon gut. Ich wünschte, er hätte das hören können. Wir haben sogar ihre Haushälterin geweckt, mitten in der Nacht. Ich habe keine Haushälterin. Nie eine gehabt. Wissen Sie, ich frage mich, warum es immer wieder der zweite Hauptsatz ist. Vielleicht, weil er uns und allen Dingen, allen nur möglichen Dingen, den Tod vorschreibt. Ihn aufheben, das wäre keine kleine Leistung. Aber es geht nicht. Es wird nie gehen. Es kann nicht gehen. Leider. Ich danke Ihnen jedenfalls, dass Sie so offen gesprochen haben. Ich muss los. Er hat sich nie verrechnet. Wie bitte? Er hat sich nie verrechnet. Sind Sie Physiker? Nein. Nein, wirklich nicht. Dann müssen Sie mir wohl glauben. Haben Sie seine Aufzeichnungen noch? Verstehen Sie, wenn ich alles behalten würde, was man mir schickt, dann... Ich bin nicht ganz unbekannt. Gibt es denn keine Kopien? Nein. Dann werden wir es nicht erfahren. Sie werden mir glauben müssen. Wir werden es nicht erfahren. Aber das heißt nicht, dass ich Ihnen glaube. Ein paar Sekunden sehen wir einander an. Dann drehe ich mich um und gehe schnell davon. Vorbei an der hellen Fassade und dem schwarzen, sehr schwarzen See, in dem ein Spiegelbild des Mondes über den Bergspitzen hängt. Ich stieg die Treppe hinauf auf die Straße. Nun waren schon Sterne sichtbar. Und dort, mitten darin, ein Flugzeug. Drei bewegte, blinkende Punkte. Die Luft war kalt. Ein großes Insekt flog vorbei. Ich hatte es kaum sehen können, denn eine Laterne war zerbrochen und es war zu dunkel. Ihre Scherben knirschten unter meinen Schuhen. Ihr Mast ragte kopflos über mir auf. Ich ging schneller. Dort war das Hotel. Und davor stand mein Auto. David Mahlers Zeit, nach dem Roman von Daniel Kehlmann, inszeniert als akustischer Traum von Alexander Schumacher. Musik: Jakob Diehl. Es sprachen: David Mahler, Michael Rotschopf, Marcel, August Diehl, Grauwald, Felix von Manteuffel, Katja, Eva Gostiewicz, Valentinov, Hans Diehl. Sowie in weiteren Rollen Birgitta Asheuer, Silvia Heid, Ursula Illert, Hans-Jörg Krumpholz, Wolf von Lindenau, Sascha Nathan, Jochen Nix, Christoph Pütthoff und Noel Wilde. Besetzung: Cordula Huth. Ton und Technik: Thomas Rombach und Julia Kümmel. Regieassistenz: Benjamin Christ. Hörspielbearbeitung und Regie: Alexander Schumacher. Produktion: Hessischer Rundfunk 2015. Redaktionsassistenz: Heike Maybach. Redaktion und Dramaturgie: Peter Liermann.